Tonight is the last message before we enter the life of David. Heute ist jetzt die letzte Botschaft, bevor wir uns mit dem Leben des Davids beschäftigen. And David will start in chapter 16. David beginnt bei Kapitel 17. But that will start after Christmas. Aber das fängt jetzt nach Weihnachten an. In the new year. Im neuen Jahr. So, 1 Samuel 15 will just finish up this section of the book. Also wir werden jetzt diesen Teil des Buches fertig kriegen in 1. Samuel 15. And as you remember from last week, und wie ihr erinnert von letzter Woche, Samuel said to Saul, to obey is better than sacrifice. Hat Samuel zu Saul gesagt, zu gehorchen ist besser als Opfer zu bringen. And we'll pick it up in verse 24. Und wir fahren jetzt fort im Vers 24. Now just for those who are joining us, und für die jetzt erst dazukommen, God gave Saul a commandment to smite the Amalekites. Gott hat dem Samuel einen Befehl, Befehl gegeben, die Amalekiter zu töten. To smite them, yeah. And he saved the best. Und er hat die Besten gerettet, aufgehoben. Yeah, he did not. He was not obedient. Also er war nicht gehorsam. And he. This is what we do in the natural. We save the best of our natural. Und das ist, was wir im Natürlichen tun. Wir heben uns das Beste im Natürlichen auf. And we don't bring it to the cross. Und wir bringen es nicht zum Kreuz. So the best of our natural is in our Christianity. Das heißt, das Beste in unserem Natürlichen ist in unserem Christentum. And it's so deceptive because it's good. Und es ist so trügerisch, weil es ja gut ist. But it's not Christ. Aber es ist nicht Christus. It hasn't gone through the cross. Es ist nicht durchs Kreuz gegangen. So even when we're using it, also auch wenn wir es verwenden, it doesn't minister Christ. Dann bringt es einfach nicht Christus rüber. So now let's pick it up at verse 24. Also lesen wir Vers 24. Then Saul said to Samuel, I have sinned. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt. This is after Samuel rebuked him. Das ist nachdem das Samuel ihn zurechtgewiesen hat. He said, I have indeed transgressed the commandment of the Lord and your words. Dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Because I feared the people and listened to their voice. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Now therefore please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. But Samuel said to Saul, aber Samuel sprach zu Saul, I will not return with you. Ich kehre nicht mit dir um. For you have rejected the word of the Lord. Denn du hast das Wort des Herrn verworfen. And the Lord has rejected you from being king over Israel. Und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. God had a perfect will for Saul. Gott hatte einen perfekten Willen für Saul. In Romans chapter 12, in Römer 12, verse 2, Vers 2, and it says to prove. Und es heißt zu prüfen. What is the good, acceptable and perfect will of the Lord? Was ist der gute, der annehmbare und der perfekte Wille Gottes? God has a perfect will for us. Gott hat einen perfekten Willen für something uns. That he's designed us for. Etwas, wofür er uns geschaffen hat. A place in the body that only we can do. Einen Platz im Leib, den nur wir erfüllen können. And Saul forfeited his call. Und Saul hat jetzt seinen Ruf as we also can, weggeworfen oder nicht ernst genommen, wie das wir genauso tun können. Through disobedience. Durch Ungehorsam. And the Lord rejected you from being king over Israel. Der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Verse 27. Vers 27. As Samuel turned to go, als Samuel sich umwandte, Saul seized the edge of his robe and tore it. Um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides. To tear a robe? So dass er abriss. You gotta really pull, huh? Da muss man aber wirklich anziehen. It'd take a lot to tear this right here, wouldn't it? Das wird viel Kraft brauchen, das jetzt einfach zu zerreißen. I mean, maybe he got his finger stuck in there and just tore or something, but vielleicht hat er einfach seine Finger da eingegraben und hat es einfach zerrissen. It kind of gives me the idea that Samuel just was very frustrated and left. Es gibt mir irgendwie die Idee hier, dass Samuel wirklich sehr frustriert war und einfach weggehen war. Some kind of authority. Mit Autorität. And Saul just grabbed him. Und Saul hat ihn einfach gepackt. And he had to pull him back. Und musste ihn ja wirklich zurückziehen. To tear this robe. Um dieses Oberkleid zu zerreißen. As Samuel turned to go, Saul sees him. Verse 28. And Samuel said to him, da sprach Samuel zu ihm, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today. Der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen. And has given it to your neighbor. Und es einem anderen gegeben. Who is better than you? Der besser ist als du. Also the glory of Israel will not lie or change his mind. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist und es gereut ihn nicht. For he is not a man that he should change his mind. Denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. Now Saul repented. Also Saul ist umgekehrt. Did God forgive him? Hat Gott ihn vergeben? What is the situation here? Was ist die Situation hier? Is there a point of no return? Gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr umkehren kann? Was he forgiven of the sin? Ist ihm die Sünde vergeben worden? I believe we're always forgiven and we're taught that. Ich glaube, dass uns immer vergeben wird und das wird uns auch gelehrt. 1. Johannes 1:9. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünde bekennen, he is faithful and just to forgive us of our sin, dann ist er treu und gerecht, um uns von unserer Sünde zu vergeben and cleanse us of all unrighteousness. Und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. But here there seems to be a point. Aber da scheint irgendwie ein Punkt zu sein, where what God had prepared for us in our calling, wo das, was Gott für uns in unserem Ruf vorbereitet hat, no longer possible, nicht mehr möglich ist in his eyes, in seinen Augen. And it seemed that here was a point of no return. Und es schien so, dass da hier ein Punkt war, wo es keine Umkehr mehr that gab. The promises that were blessed, that the blessings that were promised, die Segnungen, die uns verheißen wurden, would no longer be available. Sind einfach, stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Now, this is the same thing that happened to Esau. Und das ist dasselbe, was dem Esau passiert ist. And it says in Genesis chapter 27, verse 38. Und in 1. Mose 27, Vers 28. This is after Jacob steals the blessing. Das ist nachdem der Jakob den Segen stiehlt. And Jacob puts the blessing, Isaac puts the blessing on Jacob. Und Isaac legt jetzt den Segen auf Jakob. And Esau realized it. Und Esau erkennt das dann. He cries out to his father. Er ruft zu seinem Vater. And says, "Do you have only one blessing, my father?" Und er sagt, hast du nur einen Segen, mein Vater? Bless me even also, my father. Segne mich doch auch, mein Vater. Esau lifted his voice and wept. Und Esau hat seine Stimme erhoben und hat geweint. Sad. Es ist traurig. It says in Hebrews chapter 12, verse 17. Es heißt in Hebräer 12, Vers 17. Afterwards, Esau desired to inherit the blessing. Danach hat sich Esau gewünscht, den Segen zu erhalten. He was rejected. Er wurde zurückgewiesen. He found no place for repentance. Er hat keinen Platz für Umkehr gefunden. This is not speaking of his repentance. Das spricht jetzt nicht von seiner Umkehr. Because the generic meaning of the word repentance is to change your mind. Weil da eigentlich die eigentliche Bedeutung von dieser Umkehr ist eigentlich die Gesinnung zu ändern. This is speaking of the Lord changing his mind. Das spricht aber davon, dass der Herr seine Gesinnung geändert hat. That there's a certain point, dass es einen bestimmten Punkt gibt, where what God had planned for me, wo das, was Gott für mich geplant hat, is no longer possible. He gives it to another. Nicht mehr möglich ist, er gibt es einem anderen. And it's because of disobedience. Und das ist wegen Ungehorsam. And I want to read on here, verse 30. Und ich möchte weiterlesen, Vers 30. Then he said, I have sinned. Und er hat gesagt, ich habe gesündigt. Please honor me now before the elders. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Seems to be all he cared about. Das scheint, als wäre das alles gewesen, worum er sich gekümmert hat. Honor me now before the elders of my people and before Israel and go back with me that I may worship the Lord your God. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Es heißt nicht der Herr mein Gott, sondern der Herr dein Gott. It's like all he was consumed with, das ist alles, was ihn zu beschäftigen geschienen hat, people thought, ist das, was Leute gedacht haben. Even here, auch hier noch. Even in his repentance. Sogar in seiner Umkehr. So the nature of his repentance was himself. Das heißt, die Natur seiner Umkehr war eigentlich er selbst nur. So Samuel went back from following Saul. Also Samuel kehrte um. And Saul worshiped the Lord. Und Saul betete den Herrn an. Then Samuel said, "Bring me Agag." Und Samuel sprach, bringet Agag. The king of the Amalekites. Den König von Amalek. This was the king that Saul refused to slay. Und das ist der König, den wo Saul sich geweigert hat, ihn zu töten. He brought him back as a prize. Er hat ihn zurückgebracht als Preis. And Agag came to him cheerfully, and Agag said, "Surely the bitterness of death is past." Agag kam widerstrebend zu ihm und Agag sagte, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. So Agag is called to Samuel's presence. Also Agag wird in die Gegenwart Samuels gerufen. And he's kind of happy. Und er ist eigentlich froh. Everything's going to be okay. Alles wird schon okay sein. And then he says to himself, "Surely the bitterness of death is past." Und er sagt sich, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. But Samuel said, "As your sword has made women childless." Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so shall your mother be childless among women. So sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. And Samuel hewed Agag to pieces before the Lord at Gilgal. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. This is the priest. Das ist der Priester. Didn't seem like he was very happy. Das hat nicht so ausgesehen, als wäre er sehr froh gewesen. Is he in the flesh here? Ist er im Fleisch hier? Or is there a time for spiritual anger? Oder gibt es eine Zeit für geistlichen Zorn? 2 Samuel 1:15. 2. Samuel 1:15. But David, there was a young Amalekite who was reporting to David. Aber es war ein junger Amalekiter, der dem David Bericht gebracht hat. That he had killed Saul. Dass er Saul getötet hat. Thinking that because he had Saul's crown or whatever he was bringing back, und hat gedacht, weil er die Krone vom Saul oder irgend sowas zurückgebracht hat, that he would be rewarded by David, dass David ihn dafür belohnen würde. So he makes up the story, also erfindet er diese Geschichte, and he says, "I killed Saul." Und er hat gesagt, ich habe Saul getötet, when he didn't, wenn das gar nicht wahr war. Saul killed himself. So Saul hat sich selbst getötet. And David wept and they fasted. Und David hat geweint und sie haben gefastet. And then he said to the Amalekite, und dann sagt er zu den Amalekiten, "Were you not afraid to touch God's anointed?" Hattest du keine Angst, den Gesalbten Gottes anzugreifen? And the Amalekite standing there. Und der Amalekiter steht da. And David said, "According to your own words." Und David sagte deinen eigenen Worten gemäß. "We will measure to you now." Werden wir dir jetzt auch maß geben. And then David says to one of his young men, und dann sagt David zu einem seiner jungen Männer, smite him. Tötet ihn. Why do you say it to a young man? Warum sagt er das zu einem jungen Mann? Because he was being merciless. Weil er unbarmherzig war. Yeah, because if you were merciful, you would tell a stronger man to do it. Denn wenn du barmherzig wärst, dann würdest du es einem stärkeren Mann sagen. Because he would give such a hard hit that it would be so instantaneous. Weil er so hart zuschlagen würde, dass er einfach sofort tot wäre. With his sword, it would be einfach so schnell gone. Mit seinem Schwert. But he says to one of the young men, kill him. Aber er sagt zu einem der jungen Männer, töte ihn. What? Kill him. Where do I hit him? Wo soll ich ihn denn treffen? On the neck. Am Hals. How hard? Wie stark denn? Doesn't matter to me, just kill him. Das macht nichts, einfach töte ihn. Now in this picture, also in back Bild, to Samuel. Jetzt zurück zu Samuel. Agag says the bitterness of death is past. Agag sagt, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. He's saying to himself. Das sagt er zu sich selbst. And then Samuel, und dann sagt Samuel, cuts him to pieces. Oder Samuel, der schlägt ihn in Stücke. That means he cut his whatever he did, his hands, his feet. Er hat seine Hände, Füße, alles. He brought in the bitterness of death. Er hat die Bitterkeit des Todes hereingebracht. And what does it say to us tonight? Und was sagt uns das heute? What would Agag speak of? Wovon spricht Agag? The thing that we so want to preserve. Die Sache, die wir so uns erhalten wollen. Our ego. Unser Ego. Could we call this ego gag? Könnten wir das Ego gag nennen? King ego gag. Or egag. Oder egag. Right? Our ego. Unser Ego. Why are we not obedient? Warum sind wir nicht gehorsam? And what kind of obedience is the Lord looking for? Und nach was für einer Art von Gehorsam hält Gott Ausschau? The last message we talked about the joy of obedience. Bei der letzten Botschaft haben wir über die Freude des Gehorsams gesprochen. And this obedience that the flesh refuses to obey. Und dieser Gehorsam, wo sich das Fleisch weigert, dem zu gehorchen, is faith obedience. Ist Glaubensgehorsam. The flesh can be obedient. Das Fleisch kann auch gehorsam sein. The flesh can be very religious. Das Fleisch kann sehr religiös sein. The flesh can come to church. Das Fleisch kann in die Gemeinde kommen. Agag can read his Bible. Agag kann seine Bibel lesen. No problem. Kein Problem. Agag can do all kinds of stuff. Agag kann alles Mögliche tun. Can shake people's hands. Kann die Hände schütteln von can Leuten. Go to small groups. Oder auch zu kleinen Gruppen can gehen. Even pass out tracts. Kann auch Traktate austeilen. But Agag never ministers Christ. Aber Agag dient nie in Christus. And this is the obedience that God seeks. Und das ist aber der Gehorsam, den Gott sucht. A faith obedience. Ein Glaubensgehorsam. Where there are things that I can do, wo es da Dinge gibt, die ich tun kann. But I take my goodness to the cross. Aber ich bringe meine Güte oder mein Gutsein zum Kreuz. So that it's not my goodness performing it, but it's Christ. Damit es nicht mein eigenes Gutsein ist, das das zustande bringt, sondern Christus. We find that in Philippians 2:13. Das finden wir in Philipper 2:13. That God works in us, dass Gott in uns wirkt, both to will and to do of his good pleasure. Das Wollen und das Tun von dem, was ihm Gefallen bringt. Which brings us to Galatians 3. Was uns jetzt zu Galater 3 bringt. Where Paul says, "Oh, you foolish Galatians." Wo Paulus sagt, oh, ihr närrischen Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch verzaubert? Before whom Jesus Christ was publicly crucified. Vor denen Christus öffentlich gekreuzigt worden ist. Like, what better picture do you want? Was für ein Bild wollt ihr noch? That Jesus was publicly crucified, dass Jesus öffentlich gekreuzigt worden ist. So, as a testimony, als ein Zeugnis, that it has to be God. Dass es einfach Gott sein muss. If we could do it, Jesus didn't have to die. Wenn wir es selbst tun hätten können, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. But he died because we couldn't do it. Aber er ist gestorben, weil wir es nicht tun konnten. So he says, answer me this question. Also sagt er, antworte mir diese Frage. Did you receive the Spirit by doing a work of the law? Hast du deinen Geist empfangen, indem du ein Werk des Gesetzes getan hast? Or by hearing with faith? Oder indem du hörst im Glauben? See, faith obedience is so much different than just normal obedience. Glaubensgehorsam ist so anders als einfach ganz normaler Gehorsam. It's Romans 1:5. Es ist Römer 1:5. The obedience of faith. Der Gehorsam des Glaubens. Romans 1:17. Römer 1:17. The just shall live by faith. Die Gerechten sollen im Glauben leben. From faith to faith. Von Glaube zu Glaube. Now, we all have a calling. Wir alle haben einen Ruf. God has a perfect will for all of us. Und Gott hat einen perfekten Willen für alle von uns. Esau lost the blessing, hat den Segen verloren, because he was doing it his way. Weil er es auf seine eigene Weise gemacht hat. Saul lost the blessing, Saul hat den Segen verloren, because he was doing it his way. Weil er es auf seine eigene Art gemacht hat. And both of them filled with pride, und beide von ihnen gefüllt mit Stolz, insisted on doing it their way. Haben darauf bestanden, es auf ihre eigene Weise zu tun. And many believers can insist on doing it their way. Und viele Gläubige bestehen darauf, es auf ihre eigene Weise zu tun. They are not faith obedient. Sie sind nicht glaubensgehorsam. They are not sensitive to the word. Sie sind nicht sensibel dem Wort gegenüber. They're not Bible students. Sie sind nicht Bibelstudenten, who just love the word, die einfach das Wort lieben. Just love it. Die es einfach lieben. It's just in their mind. Es ist einfach in ihrem Gedanken. It dwells in their hearts by faith. Es wohnt in ihrem Herzen durch den Glauben. And it controls their actions, und es kontrolliert ihre Taten. Not through Agag, nicht durch Agag, but through Christ. Sondern durch Christus. Because to be faith obedient, denn glaubensgehorsam zu sein, means that I am trusting Christ to be obedient through me. Bedeutet, dass ich Christus vertraue, dass er durch mich gehorsam ist. Husbands, love your wives. Ehemänner, liebt eure Frauen. Agag can love his wife. Agag kann auch seine Frau lieben. No problem. Oh, sure, I can do that. Ja, sicher, das kann ich schon machen. Sure you can. Ja, sicher. You can do it very well, probably. Du kannst es wahrscheinlich sogar sehr gut. But Christ will never be there. Aber Christus wird niemals because dort sein, Agag. Weil es einfach Agag ist. And this is the deception. Und das ist jetzt die Täuschung. Because the thing that we preserve, weil die Sache, die wir uns vorbehalten, in the natural, im Natürlichen, that deceives us into not trusting Christ to work through us, betrügt uns dorthin, dass wir nicht Christus vertrauen, dass er durch uns arbeitet. Is the thing that will rob us of God's blessing. Genau die Sache, die uns von Gottes Segen berauben wird. Husbands, love your wives. Männer, liebt eure Ehefrauen. Lord, when you tell me to do something, Herr, wenn du mir sagst, dass ich etwas tun soll, you are actually asking me to depend on you to do it through me. Dann bittest du mich eigentlich, auf dich zu vertrauen oder von dir abhängig zu sein, etwas zu tun. Lord, I'm listening to your word. Herr, ich höre deinem Wort zu. But Agag can listen to the word. Aber Agag kann auch dem Wort zuhören. He can take notes. Er kann auch mitschreiben. He can memorize Bible verses. Er kann auch Bibelverse auswendig lernen. Satan would love this. Satan würde das lieben. If Agag rules in the heart and stays alive, wenn Agag im Herzen regiert und lebendig bleibt, instead of bringing him to the cross, anstatt ihn zum Kreuz zu bringen, and saying, Lord, I've always been an excellent student. Und zu sagen, Herr, ich war immer ein wunderbarer Student. But this is more than that. Aber das ist viel mehr als das. This is about hearing your voice. Hier geht es darum, deine Stimme zu hören. So I bring my natural talent to the cross. Also bringe ich mein natürliches Talent zum Kreuz. I submit it to you. Ich ordne es dir unter. Lord, speak to me. Herr, sprich zu mir. I will use my faculties. Ich werde meine Fähigkeiten verwenden. I will study academically. Ich werde auch akademisch studieren. I will make clear observations. Und ich werde auch klare Beobachtungen machen. But speak to my heart. Aber bitte sprich zu meinem Herzen. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. The word of God is alive. Das Wort Gottes ist lebendig. And cuts deep into the soul. Und schneidet tief in die Seele hinein. And this is what we're looking at here. Und das sehen wir jetzt uns hier an. Now I want you to think of Esau for a moment. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt kurz an Esau denkt. Like a lot of people. Das ist wie viele Leute. He's proud. Er ist stolz. He despised the birthright. Er verachtet das Geburtsrecht. The birthright represents the word. Das Erstgeburtsrecht, das repräsentiert das Wort. This is my birthright. Das ist mein Geburtsrecht. When I'm born again, wenn ich wiedergeboren bin, every promise in this Bible is now my right. Ist nun jede Verheißung in dieser Bibel mein Recht. This is my birthright. Das ist mein Geburtsrecht. Ah, look at that. Schau dir das an. All of this belongs to me. All das gehört mir. These are the words of my father. Das sind die Worte meines Vaters. But Esau despised it. Aber Esau hat das verachtet. And he sold his birthright und er hat sein Geburtsrecht for verkauft a little cup of stew, für eine kleine Schale Suppe. Because he thought that the blessing was secure in his pocket. Weil er gedacht hat, dass der Segen eh schon sicher in seiner Tasche ist. Because Agag was so dependable. Weil Agag so, dass man so auf ihn auf ihn verlassen konnte. Yeah, he was so confident in the way things appeared. Er war so zuversichtlich in dem, wie alles ausgesehen hat. But just at the last moment. Aber nur im letzten Moment. Who would have imagined, wer hätte sich vorstellen when his können, father said, "Go out and hunt me a deer." Wie sein Vater gesagt hat, geh hinaus und jage mir einen Hirsch. And make some stew for me or some of your food. Und koche mir etwas. And he goes out to get it. Und er geht eben hinaus, um das zu jagen. And right then. Und genau an diesem Zeitpunkt. Right before he was to get the blessing. Genau bevor er jetzt den Segen kriegen würde. Jacob slips in. Da schleicht sich der Jakob hinein. Hi, Dad. Hallo, Vati. Who's that? Wer ist das? Esau. Es ist Esau. Doesn't sound like Esau. Es klingt aber nicht nach Esau. Feel my hands. Oh, his father said, let me feel your hands. Na, greif doch meine Arme an. Und der Vater sagt, na gut, lass mich deine Arme fühlen. And he had covered his hands with goat skin. Und er hat seine Hände mit Ziegen Ziegenfell bedeckt. Because Esau was a hairy person. Weil Esau sehr haarig war. He says, the hands are like Esau. Aha, die Hände spüren sich an wie von Esau. But the voice is like Jacob. Aber die Stimme hört sich an wie von Jakob. So he blessed him. Also hat er ihn gesegnet. And Jacob left. Und Jakob ging weg. Then Esau comes in. Und dann kommt Esau rein. Father. Vater. Here is the meal. Hier ist jetzt das Mahl. I've come for the blessing. Ich bin für den Segen gekommen. And Isaac starts trembling. Und der Esau fängt an zu zittern. What do you mean you've come for the blessing? Was meinst du kommst für den Segen? I'm your son Esau. Ich bin dein Sohn Esau. It's time to bless me. Es ist jetzt Zeit mich zu segnen. Who did I just bless then? Wen habe ich denn dann gerade gesegnet? What? Was? Who did I just bless? Wen habe ich gerade gesegnet? Somebody with your brother Jacob took the blessing. Dein Bruder Jakob hat den Segen genommen. But Father, is there not yet one more blessing? Aber Vater, gibt's nicht noch einen Segen? Is there only one blessing? Gibt es nur einen Segen? There is. Es gibt nur einen. There's only one blessing. Es gibt nur einen Segen. And it comes through faith obedience. Und kommt durch Glaubensgehorsam. And it's interesting, you know, we can think that blessing is lined up. Und es ist interessant, wir können denken, dass die Segnungen da schon aufgereiht sind. Because somehow we've taught Agag to be spiritual. Weil wir irgendwie es geschafft haben, dem Agag beizubringen, geistlich zu sein. And we just go through our Christian life, und wir gehen durch unser christliches Leben, walking the way of the call, und gehen den Weg des Rufes, but refuse to bring Agag to the cross. Aber wir weigern uns, Agag zum Kreuz zu bringen. We're saving him. Wir heben ihn uns auf. Because after all, weil schließlich he was a king. Er war ein König. He could be very useful. Er könnte sehr brauchbar sein. I mean, I could always ask Agag. Ich könnte ja immer Agag fragen. For some advice. Um ein bisschen Rat. Agag, the last time the Midianites attacked you, what did you do? Also Agag, das letzte Mal, wie die Midianiter euch angegriffen haben, was hast denn du da gemacht? Why would I want to kill a king? Warum würde ich einen König töten wollen? Der könnte mir sehr hilfreich sein. And what did Samuel do to this king? Und was hat Samuel getan mit diesem he König? Chopped him into pieces. Er hat ihn in Stücke gehauen. Because this was the very thing, weil das genau das war, that destroyed Saul's calling. Das den Ruf von Saul zerstört hat. Faith obedience. Glaubensgehorsam. Obedience that comes from the Lord. Gehorsam, der vom Herrn kommt. Obedience that begins with I cannot do this. Gehorsam, der dort beginnt, dass man sagt, ich kann das nicht. I love when people say, Pastor Rob, I can't do this. Ich liebe das, wenn Leute sagen, Pastor Rob, ich kann das nicht. Wow, praise the Lord. Naja, preist den Herrn. We've been waiting for that. Wir haben schon lange auf das gewartet. This is what the Sermon on the Mount was all about. Und das ist genau das, worum es in der Bergpredigt geht. The Lord was saying, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees, der Herr hat gesagt, außer eure Gerechtigkeit ist höher als die der Pharisäer, you shall in no wise see the kingdom of God. Sollte in keiner Weise das Reich Gottes sehen. Be perfect like your heavenly Father. Sei perfekt wie dein himmlischer Vater. Now if this comes to the natural mind, und wenn das dem natürlichen Geist zum natürlichen Gesinnung kommt, it brings you to depression, dann bringt dich das in Depression, to despair, in Verzweiflung. Well, then who can be saved? Na, wer kann dann gerettet sein? Nobody. Niemand. Look at the cross. Schau dir das Kreuz an. And get wisdom. Und hol dir dort Weisheit. It all starts with God. Es beginnt alles bei Gott. So, faith obedience. Glaubensgehorsam. We don't want to be robbed of what God has promised us. Wir wollen uns nicht berauben lassen von dem, was Gott uns verheißen hat. And the disobedience, und der Ungehorsam, that destroys us the most, der uns am meisten zerstört, is when Agag, ist wenn Agag, is the one who is obeying for us. Derjenige ist, der für uns gehorsam ist. Right? We're walking and we're saying, I was obedient. Und wir sagen, ich war doch gehorsam. I was doing your word. Ich habe dein Wort getan. Yeah, you were. That's right. Ja, schon du. Das stimmt. And when I do His word, und wenn ich sein Wort tue, I glory. Dann kriege ich auch die Herrlichkeit. This is the whole point. Das ist genau der Punkt. Agag is the king. Agag ist der König. But when we're looking to the Lord, aber wenn wir zum Herrn schauen, and in humility saying, Lord, und sagen in Demut, Herr, I can't preach. Ich kann nicht predigen. Gosh, I can't pray. Ich kann nicht beten. I mean, I can get Agag to do it for me. Ich meine, ich kann den Agag dazu bringen, das für mich zu tun. I can force him. Ich kann ihn zwingen. I can make him into my slave. Ich kann ihn auch zu meinem Sklaven machen. Agag, you're gonna pray today for an hour. Agag, du wirst heute eine Stunde beten. And then you just start to pray. Und dann fängst du an zu beten. But there's no trust in God. Aber es ist kein Vertrauen auf Gott. Lord, I would like to pray. Herr, ich würde gern beten. Please, bitte, anoint me for this. Salbe mich dafür. And pray through me. Und bete durch mich. I would love to love my wife as you have told me to. Ich würde so gern meine Frau lieben, so wie du es mir gesagt hast. But I can't do it. Aber ich kann es nicht tun. Unless you do it through me. Außer du tust es durch mich. So I'm trusting you for that. Also vertraue ich dir dafür. Lord, Herr, help me. Bitte hilf mir. This is faith obedience. Das ist Glaubensgehorsam. And this is what David is going to be all about. Und das ist das, worum es beim David gehen wird. A man after God's own heart. Ein Mann nach Gottes Herzen. So, with that, let's pray. Damit lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. That we can look to you. Dass wir zu dir schauen können. And Lord Jesus, we can look to you. Und Herr Jesus, wir können zu dir schauen. And Holy Spirit. Und Heiliger Geist. We can depend on you. Wir können von dir abhängig sein. We thank you that the yoke is easy. Wir danken dir, dass das Joch leicht ist. The burden is light. Und die Last leicht. Thank you for working through us. Danke, dass du durch uns arbeitest. Both to will and to do. Zu wollen und zu tun. Of your good pleasure. Von dem, was dir Vergnügen bereitet. Thank you that we can walk from faith to faith. Danke, dass wir von Glauben zu Glauben gehen können. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken für unser Herzen. And deliver us from ego gag, Lord. Und befreie uns von Ego Gag. We pray. Wir das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.